Teil 11. Als er an einem der nächsten Tage in das Kaffeehaus kam, wo Augustin mit seinen Freunden tagte, hielt dieser ihnen gerade einen begeisterten Vortrag über Frau Käthe Tergens. Er kannte sie zwar schon länger, hatte aber noch nie eingehender mit ihr gesprochen und meinte nun, hier sei endlich einmal alles beisammen an äußerer Erscheinung, an Eigenschaften und den dazugehörigen Lebensumständen. Wie diese Frau sich zum Dasein verhalte, so verhalte sich auch das Dasein zu ihr und ebenso die Menschen, die mit ihr in Berührung kamen. Die zwei anderen Herren, Leithecker und Weintrapp, hörten zu, beglückt, dass endlich etwas so Harmonisches entdeckt worden sei und sozusagen unter ihnen weilte. Denn auch ihnen war Frau Tergens eine bekannte Erscheinung, nur war man sich noch nicht klar gewesen, was sie eigentlich zu bedeuten habe. Erasmus war wie gewöhnlich mit seiner Aktenmappe erschienen, obgleich er das Büro schon lange vernachlässigte. Die anderen brauchten das nicht zu wissen, man setzte ja immer noch von allen Seiten Hoffnungen auf ihn, während er selbst fühlte, dass ihm der Boden unter den Füßen immer mehr entglitt. Die Aktenmappe, wie manche andere Äußerlichkeiten, die ihn umgaben, waren nur noch Theaterrequisiten, auf die er immerhin noch einen gewissen Wert legte. Er saß ganz zufrieden da und hörte zu, wie man Käthe entdeckte. Sie konnte ja auch einen von diesen dreien heiraten, dachte er. Zum Beispiel Augustin, der sie sicher auf Händen tragen würde. Sie ist eigentlich doch immer die Perlenkette, die wir einander anpreisen. Sonderbar ist es mit dieser Frau. Jeder ist entzückt von ihr und findet, der andere solle sie doch heiraten. Dabei bleibt sie immer allein und wir anderen ebenfalls. Augustin lächelte mit seinen runden Augen. »Für Elisabeth verspreche ich mir sehr viel von der Bekanntschaft mit Frau Tergens. Ich soll sie ihr bringen. Sie hat uns auf einen Abend in der nächsten Woche eingeladen.« »Gewiss wäre es von Vorteil für das Mädchen, wenn es entsprechenden Damenverkehr fände,« meinte Weintrapp. Er hatte ein phlegmatisches Gesicht, glatt rasiert mit goldener Brille. Übrigens waren sie alle drei glatt rasiert. Das gehörte zu ihren gemeinsamen ästhetischen Prinzipien. Und Henning sagte, »Ich hätte sie ja längst mit Frau Käthe bekannt machen können, aber man hat mir Fräulein Elisabeth bis jetzt systematisch vorenthalten.« »Gott bewahre, lieber Baron!« Und Augustin wurde beinahe verlegen. »Es bot sich nur noch keine Gelegenheit. Sie ist ja noch nicht lange hier, und ich halte es in meiner Eigenschaft als Onkel nicht für angebracht, sie mit ins Kaffeehaus zu nehmen.« »Mit wem verkehrte sie denn bisher?« »Das ist ja gerade der wunde Punkt. Sozusagen mit niemand. Außer mit einigen Schauspieleleven und Elevinnen. Sie nimmt, wie Sie wissen, neuerdings dramatischen Unterricht. Ferner wollte sie durchaus nicht in einer Pension wohnen, wie ich wünschte, sondern hat sich ein kleines Appartement genommen.« »Sie meinte, es sei weniger kostspielig,« erläuterte Weintrapp, der für die praktischen Fragen als Sachverständiger galt. »Und so störe sie niemanden durch ihre Sprechübungen.« Darin musste man ihr wohl beistimmen, aber andererseits war zu bedenken, ob nicht ihr Ruf durch diese freie Lebensführung gefährdet wird. »Was meinen Sie dazu, Henning?« fragte Augustin. »Sie kennen unsere Gesellschaft besser als ich. Das Mädchen selbst hat leider aus Amerika ziemlich freie Ansichten über Verkehr und dergleichen mitgebracht.« »Elisabeth ist ein Kind,« sagte Leithecker, der bis jetzt noch keine Silbe gesprochen hatte. Er war ein schweigsamer Mensch, machte nur hier und da vereinzelte Bemerkungen oder fasste die Quintessenz eines Gesprächs in irgendeiner sprichwortartigen Sentenz zusammen. Man nahm seine Aussprüche achtungsvoll entgegen, wie überhaupt in diesem kleinen Zirkel die Eigenart jedes Einzelnen mit Liebe kultiviert wurde. Es folgte eine kurze Pause, während der Zigaretten angezündet wurden und Henning nach der Uhr sah. Die Nichte begann ihn zu langweilen. Und Augustin kam wieder darauf zu sprechen, wo er mit ihr Besuche zu machen gedenke. Unweigerlich fiel dabei wieder der Name des Kommerzienrats Schönlang. Sein Haus gehörte zu denen, die in erster Linie in Betracht kamen. Die Käuze schätzten es einmütig wegen seiner vorzüglichen Diners. Und außerdem galt es für den Sammelpunkt von allem, was sich auf schöngeistigem und künstlerischem Gebiet betätigte. Eine angehende Schauspielerin konnte sicher nichts Besseres tun, als dort Stammgast zu werden. Henning ließ ihn ausreden. Er sah ein, dass er dem Kommerzienrat doch niemals entrinnen würde und beschloss, ihm demnächst einen Besuch zu machen. Über dem Abend bei Käthe herrschte ein ausgesprochener Unstern. Sie hatte kurz vorher einen Bekannten aus früherer Zeit getroffen, einen älteren Schauspieler, der sich speziell für unfertige Talente interessierte, und ihn ebenfalls eingeladen, womit sie Augustin einen Gefallen zu tun dachte. Er kam schon etwas früher, um noch vor dem Eintreffen der anderen eine ruhige Stunde mit ihr zu verbringen. Aber Käthe stand gerade am Telefon und war sehr präokkupiert. Sie hatte unerwartet ihr Mädchen entlassen müssen, wodurch dann auch die Köchin aus dem Gleichgewicht geraten war, und verhandelte mit Burmann, ob nicht Josias ihr für den Abend aushelfen könne. »Setzen Sie sich, Herr Werner«, sagte sie und lächelte dem Eintretenden zu, »oder gehen Sie umher und schauen Sie sich meine Zimmer an.« Er aber zog es vor, neben ihr stehen zu bleiben und ihr die unbeschäftigte Hand zu küssen. »Also, Hans, könnt ihr mir Josias zur Aushilfe schicken?« »Unmöglich«, kam es zurück. »Er hat heute Ausgang und ist schon fort. Was sind denn das für Feste, zu denen wir nicht eingeladen werden?« »Nur Augustin mit der Elisabeth und noch jemand«, antwortete sie ärgerlich. »Gott sei Dank, dass ihr nicht auch noch kommt. Was sprichst du denn da? Ist Erasmus auch dort?« »Ja«, sagte dieser und erbot sich, an Josias Stelle zu kommen und ihr zu helfen. Käthe lachte und versicherte, sie könne ihn nicht brauchen, aber er bestand darauf und wollte wissen, wer der Unbekannte sei. »Das kann ich jetzt nicht erklären, weil er neben mir steht und zuhört.« »Das dulden wir nicht«, sagte Erasmus. »Also ich komme auf jeden Fall.« Endlich hängte sie den Hörer wieder ein und konnte sich ihrem Gast widmen. Er stand mit gekreuzten Armen da und wartete. »Entschuldigen Sie.« »Aber ich schwärme dafür, Telefongespräche anzuhören«, sagte er. »Die fehlende Hälfte macht es so hübsch geheimnisvoll. Und die kühne Selbstverständlichkeit, mit der der Sprechende ins Leere hineinredet. Der Zuhörer dagegen wird nie wissen, was da eigentlich verhandelt wird. Wer zum Beispiel ist der Mann mit dem biblischen Namen, Josua oder Josias, der anscheinend einen anderen ersetzen soll?« »Ein alter Diener«, erläuterte Käthe. »Ferner Hans, ein Jugendfreund. Erasmus, ein Baron?« »Und da wollen Sie mich glauben machen, es handele sich nur um Hausfrauennöte.« »Und wer ist denn Augustin?« Als sie ihm nun gerade auseinandersetzte, was es mit Augustin für eine Bewandtnis habe und dass sie seinetwegen mit ihrem Souper zu glänzen wünsche, kam von diesem eine Botschaft, dass er durch eine starke Erkältung verhindert sei. Wenn sie aber nichts dagegen habe, würde Elisabeth alleine kommen. »So spielt das Leben«, sagte der alte Schauspieler befriedigt. »Augustin, um dessen Willen man so viele Ängste aussteht, sagt ab. Ich dagegen, der geringschätzig als noch jemand bezeichnet wurde, bin hier und denke nicht zu weichen.« Käthe war im Grunde ganz zufrieden. Sie ging hinaus, um die Köchin zu beruhigen, dass der gefürchtete kritische Gast nicht käme, und machte sich dann daran, selbst den Tisch zu decken, wobei ihr Werner in bester Laune an die Hand ging. Erasmus hatte sich unterdessen gleich auf den Weg gemacht. Er wusste, dass sie ihre Gäste um 8 Uhr erwartete und dachte, noch rechtzeitig anzukommen. Eben vor ihm trat ein junges Mädchen in das Haus. Er holte sie auf der ersten Treppe ein und wollte rasch vorüber, als sie stehen blieb und ihn ansah. Sie war blass, brünett, eine lange, losgelöste Locke fiel ihr über die Stirn und sie warf sie mit einer brüsken Kopfbewegung zurück. Dann lächelte sie und war sichtlich etwas erschrocken. »Lucy?« sagte Henning vollkommen verwirrt. Er begriff nicht gleich, dass sie plötzlich hier vor ihm auf der Treppe stand. »Wie kommen Sie hierher?« »Was meinen Sie damit?« gab sie in großer Verlegenheit zurück. »Ich heiße Elisabeth Augustin. Mir scheint, Sie verwechseln mich mit jemand anders.« Damit ging sie rasch und energisch die Stufen hinauf. Es schien sie zu reizen, dass er ihr folgte, und sie funkelte ihn zornig mit den Augen an, als er ebenfalls im zweiten Stock vor Käthes Tür Halt machte. »Einen Moment, bitte«, sagte er nun, als sie anläuten wollte, stellte sich vor und bemerkte, er sei ebenfalls bei Frau Tergens eingeladen und ein Freund ihres Onkels. »Ja, ich weiß jetzt, wer Sie sind«, antwortete sie und errötete bis unter die Locke, die schon wieder in die Stirn fiel. »Aber ich dachte vorhin, als Sie mich so plötzlich anredeten, Sie wollen sich einen Scherz machen.« Sie brach ab und drückte auf die Klingel. Käthe kam selbst aufmachen, begrüßte beide, bedauerte, dass der Onkel nicht kommen könne, und war sehr herzlich und eilig. Erasmus, helfen Sie Fräulein Augustin ablegen. Ich habe noch einen Moment zu tun. Gehen Sie in das kleine Zimmer. Ja, also Baron Henning, Fräulein Augustin. Aber Sie haben wohl schon auf der Treppe Bekanntschaft gemacht?« »Ja«, sagte Henning. Käthe verschwand und man hörte ihre und des Schauspielers sonore Stimme im Esszimmer. Henning nahm dem jungen Mädchen den Mantel ab. Dann stand sie vor dem Spiegel und schob ihre widerspenstigen schwarzen Haare zurecht. Er sah mechanisch zu, musterte jede Einzelheit ihrer Gestalt und ihrer Toilette, die einen etwas lässigen Eindruck machte. Das an sich elegante dunkle Abendkleid war nicht mehr ganz auf der Höhe. Vor allem der Halsausschnitt war mit einer gewissen Verwegenheit arrangiert, als sei im letzten Moment noch etwas geändert worden. Und die seidenen Schuhe sahen aus, als dienten sie gelegentlich auch zum Spazierengehen. Nun wandte sie sich ihm zu. Ein reizvolles Gesicht mit lebhaften, unregelmäßigen Zügen. Nein, da war kein Zweifel möglich. Dieses Gesicht kannte er. Aber es war jetzt nicht Ort und Zeit, um den Zusammenhang nachzugehen. Er führte sie in das Zimmer. Gleich darauf erschienen auch Käthe und Herr Werner. Und man ging zu Tisch. Es gab viel Gelächter und einiges Durcheinander, da alle der bedrängten Hausfrau beispringen wollten. Elisabeth fand sich rasch hinein, umso mehr, als man sie von vornherein nicht als Fremde behandelte. Henning übernahm allen Ernstes die Bedienung und duldete nicht, dass die Damen sich betätigten. Er servierte geschickt wie ein gelernter Kellner und brachte die Köchin, die das unziemlich fand, in große Verlegenheit, besonders wenn er die leeren Schüsseln zurückbrachte. Werner dagegen war begeistert und meinte, er sehe jetzt ein, dass auch ein Baron zu etwas gut sein könne und wo er das gelernt habe. »Meinem alten Josias abgesehen«, sagte Henning. »Ja, es ist nichts mehr mit den Vorurteilen der Kaste, Herr Werner. Meinen Sie nicht auch, ich könnte noch ganz gut als Oberkellner Karriere machen, wenn alle Stränge reißen?« Der hielt das für einen harmlosen und billigen Scherz. »Ja, Sie reißen, Herr Werner, Sie reißen. Sie sind eigentlich schon gerissen«, fuhr Henning fort in dem melancholisch wohlerzogenen Ton eines Kellners, der mit seinem Gast über das Leben redet, und reichte ihm den Salat. »Pfui, Erasmus«, rief Käthe dazwischen. Sie konnte diesen Ton bei ihm absolut nicht leiden. Dann erwachte in Werner der Regisseur. Er machte darauf aufmerksam, wie diese oder jene Bewegung auf der Bühne gemacht werden müsse. Das Gespräch kam auf das Theater, und Werner erklärte sich bereit, Elisabeth nachher ein wenig zu examinieren. »Geht nur schon hinüber«, schlug Käthe vor. »Wir werden hier inzwischen Ordnung schaffen.« Werner und Elisabeth gingen in den Salon. Und es dauerte nicht lange, so hörte man lebhaftes und lautes Sprechen. Erasmus hatte sich wieder auf seinen Platz gesetzt. »So, Käthe, lassen wir die beiden nur deklamieren und trinken wir in aller Ruhe noch ein Glas Wein zusammen. Wie finden Sie das Mädchen?« »Ich finde gar nichts mehr. Ich bin ganz müde, es ist mir zu ungewohnt, mich für meine Gäste so anzustrengen. Gott sei Dank, dass Augustin nicht kam. Meine Harmonie geht schon an einem fehlenden Dienstboten in die Brüche.« »Mehr Temperament!« rief nebenan Werner mit klangvoller Donnerstimme. »Hat sie welches?« fragte Käthe ermattet. »Sie sieht entschieden so aus, und die Käuze beklagen sich ja auch darüber. Bei Tisch fand ich allerdings ihr Benehmen eher schüchtern und gezwungen.« »Die Käuze mochten dennoch nicht Unrecht haben«, sagte Erasmus in gedämpftem Ton. »Ich bin wieder einmal im Zweifel, ob ich Ihnen etwas erzählen soll.« »Was ist denn nun wieder? Sie machen mich wirklich nervös, Erasmus. Ich will lieber nichts mehr mit Ihren Geschichten zu tun haben.« »Es sind gar nicht meine Geschichten. Sie passieren mir nur.« »Also?« »Also, diese Elisabeth ist identisch mit Lucy. Vielmehr mit der Dame, die ich neulich in der Bar für sie gehalten habe.« »Sie haben wohl tatsächlich schon Halluzinationen«, sagte Käthe und schüttelte ihre müde Zerstreutheit ab. »Nein, dies war keine. Ich erkannte sie gleich wieder, als ich sie auf der Treppe traf. Und jetzt bin ich mir meiner Sache vollkommen sicher. Sie hat sogar dasselbe Kleid an.« »Und hat sie sie auch wieder erkannt?« »Zweifellos, aber sie will nichts davon wissen.« »Das ist nun allerdings eine unangenehme Geschichte«, meinte Käthe nachdenklich. Dann wurden sie unterbrochen. Der alte Josias kam. Er war von seinem Ausgang zurückgekommen und wollte fragen, ob man seiner noch bedürfe. So überließ man ihm das Weitere und ging zu den anderen hinüber. Elisabeth wollte schon um 10 aufbrechen. Sie habe morgen früh Unterricht, sagte sie, und müsse ausschlafen. Dann sträubte sie sich in fast auffälliger Weise gegen Hennings Begleitung. Sie wolle keine Störung verursachen und sei gewöhnt, allein zu gehen. Schließlich bat sie, man möchte ihr ein Auto rufen und hoffte, auf diese Weise allein fortzukommen. Es geschah, aber Henning begleitete sie hinunter und stieg dann ohne weiteres mit ein. »Was war denn das jetzt?« sagte Werner, der mit Käthe allein geblieben war. Sie wollte nicht, absolut nicht, und der Baron sah sie die ganze Zeit wie ein Tierbändiger an. Dann fährt sie davon, und er verschwindet ebenfalls. Ihnen ist auch irgendetwas nicht ganz recht. Ja, das Leben. Und er tat ein paar große Schritte auf und ab. Ihr Jugendfreund heißt Burmann, wie ich vorhin hörte. War es nicht auch ein Burmann, der junge Mensch, der sich umbrachte? Ja, sein Vetter. Nun, mir scheint, es geht um sie herum ganz interessant zu. Komplizierte Menschen und komplizierte Ereignisse. Ach nein, sagte Käthe bedrückt. Wir sind alle ganz gewöhnliche Menschen, aber der liebe Gott spielt ein bisschen Verhängnis mit uns.